bezeichnen als rechtsorientiert. Was müsste noch geschehen? Bis hier ist ja nicht kapiert. Faschismus ist Verbrechen und das nicht kleinkariert. Das Königreich wird niemals kommen, weil es sonst blockiert. Wir sind zum Glück genug. Um etwas zu bewegen, niemals sollen wieder Millionen leben und entgehen. Wir werden niemals aufgehen, das werdet ihr schon noch sehen. Denn wir haben genügend Mut, um zur Antifa zu stehen. Ich bin im Mai.